Vor 3,5 Jahren, Chris, ja, gingen wir auf Sendung für 300 bis 400 Leute. Damals hat uns keiner ernst genommen, Chris. Mhm. Niemand hat einen Scheiß auf uns gegeben. Ja. Und schau dir an, wo wir jetzt sind. Hallo, Chris! Hallo, Ricky! Ja, Chris, es ist soweit. Wir sind offiziell geturnt. Angeheuert worden. Ja, wir sind bei NXT jetzt. Hallo. Ja. Hallo, liebes NXT-Universe. Ah, da hatte ich so gute Laune, jetzt sehe ich die dicke Flunder da, du. Ja, da geht's schon los. Kurze Einleitung. Ja. Das aktuelle Programm ist einfach so geil, dass wir es nicht innerhalb von 3 Tagen verarbeitet bekommen. Deswegen haben wir uns gedacht, bevor wir dieses Programm nicht ausreichend würdigen, ja, richtig, lassen wir einfach NXT laufen und quatschen darüber ein bisschen. Würde ich sagen, wir lassen nebenbei ein bisschen NXT laufen, immer noch das prestigeträchtigste Produkt der WWE und quatschen dann ein bisschen bei. Ich hoffe, es wird spannend. Oh, es wird bestimmt wahnsinnig spannend. Also wenn ihr mitmachen wollt und nebenbei auch NXT laufen lassen wollt, dann könnt ihr das folgendermaßen tun. Wir können da so einen kleinen Zeitabgleich machen. Ihr müsstet jetzt gerade das Intro von NXT sehen. Und wenn ich jetzt sage, dann ist das Intro von NXT vorbei. Jetzt. Und, also das müsst ihr jetzt irgendwie hinbekommen. Also Full Sail University. Schön. Ja. Ist jam-packed. Heute geht's los. Große Tag-Team-Tournament. Und da kommen auch schon die Ersten. Ah, endlich mal die Elite hier zu Gast bei NXT, hätte ich fast gesagt, aber bei Non-PG natürlich. Ja. Die Rede ist von The Ascension. Eieieiei. Fandst du die damals? Ja, jetzt muss wieder dieser Modus in Kraft treten. Lass uns das Produkt doch mal ein bisschen schöner reden. Was haben die eigentlich gemacht die letzten Monate? Ich glaube, die waren beim Main Event und haben da gefegt. Also, ich wollte aber mal von dir jetzt wissen. Ja? Also, es gab bei mir mal so eine Phase vor ein paar Jahren. Da fand ich die Ascension eigentlich gar nicht so schlecht. Da hatten sie sich aber mehr so ein ja, ich sag jetzt mal Undertaker-Gimmick verpasst. Das war düsterer. Genau, das fand ich auch nicht schlecht. Ja, und wo die da mit dem Intro reinkam, wo sie da auf diesen Steinfiguren hockten, da. Weißt du das? Ja, noch? mit diesem Geigenscheiß da. Ja, das fand ich gut. Ja, das fand ich auch nicht schlecht. Wir haben sie doch auch die Halle so abgedunkelt und so, was waren da nicht auch so Lichtblitze, so wie jetzt, nur nicht ganz so verrückte Lichter oder so? Irgendwas war doch da. Ja, da fand ich die Ascension gar nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht überragend. Oder wer kommt jetzt? Rhino! Rhino und Finn Balor, ne? Nee. Nee, Rhino ist doch mit Baron Corbin zusammen, oder? Stimmt, Finn Balor ist mit Samoa Joe in einem Tag-Team, ne? So sieht's aus. Ach Mensch, ist das geil. Ja, das ist natürlich hier Wahnsinn. Wo war der eigentlich bei TakeOver Brooklyn? Rhino? Mhm. Rhino hatte gar kein Match. Er hatte auch kein Match beim Special letzte Woche, oder? Nee, auch nicht. Oder habe ich da jetzt irgendwie was verpasst? Nö. Nee. Geht dir Baron Corbin mittlerweile auch so richtig auf die Nüsse? Bei Baron Corbin muss ich sagen, grundsätzlich kann ich mit diesen Sons of Anarchy Gimmick ganz gut leben. Oh, siehst du, ich habe immer gedacht, das wäre in Famous Second Son hier. Nee, ich habe Schluckauf übrigens gerade. Das ist nicht schlimm, aber mir ist ein paar Mal aufgefallen, der hat doch auch vorne so das Logo tätowiert von in Famous Second Son mit diesem Vogel da. Weißt du, was ich meine? Dieses Infamous Second Sun Logo, ja, wo sich die zwei Vögel da rot in der Mitte. Und blau ändert, je nach Gesinnung. Ja, muss mal gucken. Also der hat jetzt, glaube ich, nicht rot und blau direkt, aber auch so einen komischen Vogel, der da so. Aber was ich noch sagen wollte zu Baron Corbin, er ist einfach, er hat nicht den vollendeten Body für diesen Badass Character und er ist einfach auch noch ein bisschen jung, finde ich. Hat auch nicht den Kopf. Also, weißt du, wenn du da halt so Flusen da oben auf dem Kopf hast und schon so eine Halbglatze bekommst und dann da als Badass Chick Magnet auf einmal reinkommst, das funktioniert halt nicht so richtig. Das funktioniert einfach nicht. Warum haben wir uns eigentlich NXT ausgesucht zum Live-Gucken und nicht Raw? Tja, ich weiß nicht, ob das was mit der Sendelänge zu tun haben könnte, aber ich glaube eher nicht. Es ist einfach schwierig, bei Raw Schritt zu halten. Da passiert ja im Endeffekt ein Mega-Ding nach dem anderen und das kannst du so schnell gar nicht verarbeiten. Deswegen gucke ich Raw auch immer in 12 Etappen. Ja. Oh, Chris, ich hab einen Schluck auf, Ricky. Ich dachte, du machst einen Hip-Toss mit. mit der Zunge. Mach einen Hip-Toss mit. Ja, hier geht's schon los. Rhino. Was sagst du? Ganz klar Corbin und Rhino, oder? Ja, müssen sie machen. Die Ascension müssen eigentlich so schnell wie möglich wieder aus dem Fernsehen verschwinden. Ja. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Ich glaube. Wie findest du das, dass Rhino wieder hier so ein bisschen als Veteran fungiert bei NXT? Ja, das finde ich gut. Ich finde das ja sowieso nicht schlecht, wenn sie so alte Legenden zurückbringen und dann nicht nur, also Moment, das muss man jetzt natürlich differenzieren. Deswegen bist du so groß als Ding, Ben. Genau deswegen, ich sage ja, ich muss ein bisschen differenzieren. Also ich finde es schon gut, wenn sie sowas machen wie mit Rhino, der praktisch zurückkommt und ganz normaler Teil des Rosters ist, ja, und seinen Weg auch nach oben sich wieder erarbeiten muss und so und ja, man sich einfach freut, so einen altgedienten Wrestler wiederzusehen. Und bei Sting ist es halt so, der war ja jetzt auch wieder der Opener bei der Triple H Gedächtnisshow, war das, glaube ich. Triple H, muss man an dieser Stelle auch noch erwähnen, ist übrigens der beste Wrestler aller Zeiten, den es jemals gab. Keiner wird jemals so gut sein wie Triple H. Ist wichtig. Kommst du da jetzt drauf? Ich weiß nicht, hast du Raw nicht geguckt? Ja. Es gab halt, glaube ich, in jeder Promo wurde Triple H erwähnt, was für ein toller Wrestler er ist und ach, das mit Stephanie und Rollins. Ja, ne? Nicht nur da, immer. Es ging nur darum, wie geil Triple H ist bei Monday Night Raw. Ist dir das nicht aufgefallen? Ich hab nicht so aufmerksam, muss ich sagen. Es war eher ein Hörspiel und das ohne Ton. Ja, komisch. Ja. Hier sieht man für mich auch schon wieder gerade das was ganz Blödes beim WWE-Wrestling, muss man sagen, dieses Gewackel mit der Kamera bei Schlägen oder Tritten. Du hast ja Ring of Honor geguckt. Ist das eine andere Philosophie, die sie da kameratechnisch waren? Ich habe jetzt eine Folge Ring of Honor geguckt. Deswegen kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob die es gar nicht machen, aber auf jeden Fall nicht so wie bei der WWE. Und bei Lucha Underground machen sie es halt gar nicht. Und ich bin immer noch ein Fan von einfach eine Kamera draufhalten, die ab und zu mal ranzoomt oder mal rauszoomt und wenn halt draußen was passiert. Genau, dieses wenn sie irgendwen stompen da an der Ringecke, dass die Kamera richtig reinzoomt, das finde ich völlig Banane. Nee, es sorgt ja dafür, dass ich gar nicht so richtig sehe, was da abgeht. Und nee, das ist ja auch der Sinn der Sache, da sieht man ja halt, dass du nicht richtig... Ja, aber das haben sie doch vor 30 Jahren auch nicht gemacht und es war jetzt nicht unbedingt... Gut, es gab schon so Fälle, wo man dann das gesehen hat, dass sie nicht richtig zutreten, aber gleichzeitig verlassen sich, glaube ich, viele junge Wrestler heute auch genau darauf und worken nicht mehr so sauber. Ist mir in der Halle, wenn ich in der Halle war, schon aufgefallen. Ja, also warst du auch schon in der Full Sail University? Ja, und zwar letzte Woche Sonntag mit einem Messer. Das war eine Erfahrung. Hast aber keinen angetroffen, oder wie? Ja, hast du das nie mitbekommen, dass da einer angeschossen wurde? Das war da aber vom Performance Center. Ja, ist das nicht irgendwie geografisch nah beieinander? Weiß ich nicht. Das ist ja Wahnsinn, was hier im Ring abgeht. Also, hier, das Bier, schön. Ja, hat dann ausgepackt. Ja. Rhino. War Baron Corbin eigentlich schon im Ring? Baron Corbin war noch nicht im Ring. Wie findest du seinen Finisher, den End of Days? Ich hätte ja echt nicht gedacht, dass er den bei Samoa Joe auspacken kann, ne? Stimmt, das. Mensch, grüß deine Schluck auf Arie, die ist aber echt. Das schön. Nervt mich wirklich. Ja, klar, kann ich verstehen. Noch schlimmer wäre es, wenn jetzt irgendeine osteuropäische Oma anruft. Oh, Blut! Ah nee, Quatsch, das ist ja Schminke. Das ist das Facepaint. Ja, stimmt, ich dachte schon, alles wenn gut. Das siehst du dann direkt, wenn der Referee sich Handschuhe anzieht. Ja, den Finisher finde ich nicht besonders gut von Baron Corbin. Ja, weil ich erst dachte, den kannst du halt nicht bei jedem auspacken, aber gegen so einen fetten Ranzen wie Samoa Joe anscheinend doch, also. Ja, da muss er nur hochspringen eigentlich, Samoa Joe. Ja. Ja, aber der gefällt mir nicht so gut, der Finisher. Aktuell, welchen Finisher mag ich denn zurzeit? Wie findest du den Coup de Grâce? Ja, ich weiß nicht, also mir hat das von der Leiter nicht so gut gefallen. Irgendwie war das mir zu... Es hat natürlich Riesen-Impact. Eigentlich ist das echt ein Move, der viel Impact hat, wenn man den jetzt so im Real Life anwenden würde, aber... In dem Moment, ich weiß auch nicht, lag vielleicht auch an der Crowd, dass die nicht so geil drauf waren oder so bei dem Main Event dann. Da hat er bei mir nicht so gezündet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kann ich mit leben. So muss man es mal sagen. Ich habe jetzt mal Luft angehalten. Und, hilft's? Ich will's hoffen. Okay, wie findest du den Finisher vom Hillbilly Jim jetzt hier bei Raw? Von Hillbilly Jim? Hillbilly Jim, das ist doch hier der neue Wyatt-Mitglied, oder? Das ist nicht Hillbilly Jim. Black Sheep, Braun Straubemann. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den? Ja, das ist Hillbilly Jim, du hast recht. Nee, der war früher bei den Rosebuds dabei und fällt natürlich da auch voll auf, weil echt, er halt so riesig ist. Ja, das war ein Rosebud. Du meinst diesen Submission-Lock, ne? Mhm. Das ist ein Head-in-Arm-Choke. Ach, jetzt kommt er mit seinen Fachausdrücken. Ja, aber er kann ihn nicht, weil er hat bei Monday Night Raw den falschen Arm geschnappt. Er hätte den anderen nehmen müssen und über den Kopf legen müssen. Ja wirklich, du, bist ja, du nimmst das ja minutiös auseinander, das ganze Produkt. Ja klar, ich bin Fachmann. Oh, jetzt hier. Jetzt kommt's. Aber da, also, ja, das dachte ich mir. Das wird nichts. Oh, Baron mal, Corbin wieder. Zieht er ihn einfach raus, das ist ja verrückt. Das ist ein gewiefter Hund, der Baron Corbin. Oh, und jetzt hier, da kommt das Rhinoceros angestürmt. Mensch, das Rhinoceros kommt angestürmt. Chris, Top-Favorit, Rhino und Baron Corbin. Für das Turnier? Ja. Nein. Ey, warte mal, das meine ich ernst. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich weiß, du guckst jetzt blöd aus der Wäsche, aber ich meine das wirklich ernst, weil ich gehe davon aus, dass man Finn Balor und Samoa Joe irgendwie splitten wird. Na klar, Samoa Joe wird turn. So, und ich meine, jetzt guck mal, jetzt hast du die beiden hier zusammen und Baron Corbin pushen sie ja schon jetzt gefühlt seit 3 Jahren. Och ja. Du Scheiße. Ja, hey. Müssen wir nicht erwähnen, außer Devin, die wieder geil aussieht. Ja, die sah wirklich geil, ne? Die wrestelt auch. Ich habe von der schon Bilder gesehen, wo sie Schlüpper anhat, ja. Nackt? Ja. Auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass die beiden dann im Finale gegen Samoa Joe und Finn Balor stehen und dass es dann irgendwie vielleicht, weißt du, zum Split. Ist der Gewinner Number One Contender oder muss der dann antreten gegen die Ward Villains? Tja, das weiß ich auch nicht. Oder gibt's da eine Trophy, ne? Das ist die Road Speck Trophy. Ja, wahrscheinlich gibt's eher so eine Trophy, oder? Weil sonst hätten sie das auch mal erwähnt, dass es da irgendwas zu gewinnen gibt, sage ich jetzt mal. Also in Form eines Tag Team Titel Matches oder so. Ich glaube nicht. Oh, dieser. Ich habe schon wieder sein. Solomon Crow. Solomon Crow. Schlimmer Wrestler. Ich hab den noch nie reden hören. Ja, wir können ja mal reinhören. Bam! We win in this thing. Ja, wir haben viel mit drin gehabt. Will er gewinnen, das Ding? Der Neville, ja. Der hat echt auch Pech gehabt. Also mit diesen optisch, Ohren. Ne? Deswegen hält er sich auch so lange in der Luft. Ja, ist im Endeffekt aufgeregt. Oh, Blue Pants. Da erwartet uns ja gleich ein Leckerbissen. Ich glaube, dass der sich sogar irgendwie Bleigewichte in die Hosen macht, weil wenn der da wirklich abspringt vom obersten Seil, er hebt ab. Wie so ein Segelflieger. Wie kreist. Ja, aber der muss auch so eine Feder immer vorne noch in der Nase drin haben. Dann bleibt er oben. Oh Mann. Was will der United Kingdom machen? Da gibt's eine 3-tägige Tour, ne? 5 oder 3? Ich weiß gar nicht mehr, ja. Also würde ich geil finden, wenn NXT auch mal nach Deutschland kommen würde. Da würde ich hingehen, sofort. Da würde ich auch hingehen, absolut. Meinst du, die machen das? 5, 4. Kommt was, die NXT Mitte? Überhaupt 8, 7 in Deutschland irgendwo? Also wir gucken es ja gerade, wir sind ja gerade in den USA und da gucken wir es ja gerade. Natürlich läuft, das läuft glaube ich auf ProSieben Fun. Ehrlich? Ja, ich glaube ja. Ah, okay. Wer ist das hier? Mia Jax oder wie die heißt? Mia Jax? Sie hat aber einen komischen Namen. Stimme. Ja, ich glaube, du hast recht, das ist Mia Jax. Ja, gut. Ja. Was hältst du von der so? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe die nur bei Brooklyn gesehen. Cousine von The Rock. Cousine von The Rock? Ja. Sind alle irgendwie mit The Rock verwandt. The Rock ist der moderne Genghis Khan. Du weißt ja, Genghis Khan hat, also wenn man das rückverfolgt, hat Genghis Khan ja irgendwie halb Europa gebumst. Also überall findet man Stücke Genghis Khan in den in der DNA. Heutzutage würde man sagen, es ist Pocho. Ja, absolut, Pocho ist natürlich. Jetzt kommt Alexa Bliss, ist schon ein Leckerwissen. Deine Nummer 1 aktuell in der WWE? Nein, das ist für mich hier... wie heißt sie? Becky Lynch. Ja, echt? Ja. Alexa Bliss. Hat die da eine Hand? Ist mir scheißegal. Das ist ja echt Wahnsinn hier. Diese Frau ist ja echt. Das ist ja wirklich. Erinnert dich auch so ein bisschen an die moderne Sunny? Ja, kann man durchgehen lassen. Blue Pants. Blue Pants City. Fand ich gut, den Chant. Ja, aber Blue Pants funktioniert für mich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube... Diesen reiner... Guck mal, die hat eine blaue Schrift, ist das smart. Ja, da sind sie echt wieder so schlau, die von der NXT-Gruppe. Nee, aber ich wollte sagen, ich glaube, das funktioniert halt in der Halle super, weil das ist so ihr Ding, also das Ding der NXT-Crowd. Aber dieses Intro und so, oder dieses Entrance-Theme und so, das finde ich nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das hat ja Geschichte, das Intro. Ich weiß, das kommt durch Enzo und Big Cass hat das, glaube ich, eingesungen oder so. Big Cass hat das eingesungen. Ja, ich weiß, aber... Ich weiß hast nicht. Hast du das Match zwischen Alandra Blaze und Bull Nakano. Eva Marie und der von Enzo Amore und Kerske. Ja, ja, Carmella. Schlechteste Diva-Match der Welt? Nee, ich glaube, da haben die von der Divas Revolution am Montag noch ein paar nachgelegt. Ja, das ist auch so ein Ding, weißt du, so, das ist jetzt hier die Divas Revolution und zwar in 6 Minuten 3 Matches. Genau. Und beim einen Match hat noch nicht mal das Finish richtig gewirkt. Ja, beim dritten, ne, bei Paige gegen, du kannst doch nicht Sasha Banks da, also. Ah, da hab ich mir auch gedacht. Vor allen Dingen, was für einen Grund sollte Sasha Banks haben, dieses Match überhaupt ernsthaft bestreiten zu wollen? Sie hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie, was zu gewinnen oder, weißt du, also, das macht überhaupt keinen Sinn. Wo steckt bei ihr da die Motivation hinter? Ja, die kann doch einfach gehen nach 10 Sekunden und kann sagen, fick dich. Ja, natürlich. Was interessiert mich das, gegen wen Nikki Bella als nächstes gewinnt? Ja, eigentlich wäre sie die vierte, die dann an der Pizza Club Challenge teilnehmen müsste. Ja, die Idee war ja dahinter, dass Team PCB dieses komische SummerSlam-Match gewonnen haben. Ja. Und deshalb eine der drei jetzt einen Titelkampf bekommt. Mein Gott, Alexa Bliss. Ich gucke die ganze Zeit zwischen den Schenkeln. Aber der Arsch ist Weltklasse, oder? Alles. Alles, ja. Aber die ist, glaube ich, sehr klein. Er macht gar nichts. Hast du mal ihre Mutter gesehen? Was? Die ist noch hotter. Was? Google mal Alexa Bliss Mother Instagram. Holy fuck, sag ich dir. Holy fuck. 5 gegen Willi. Mach das. Es lohnt sich. Also das ist wirklich ein heißer Ofen, du. Das gibt's ja. Da würde ich aber gerne noch mal Alexa Bliss Bruder sein und an der Titte nuckeln. Ich würde aber auch gern von Alexa Bliss das Kind sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Oh, jetzt bückt die sich auch noch so nach vorne. Ich bin ja ein großer Fan der Diven. Aber das warum ist die Mutter? Ja. Wieso das denn? Ja, da kannst du mal sehen. Gute Gene. Ja. Apropos gute Gene, hast du den Madden-Trailer gesehen mit AJ? Nee, was für ein Madden-Trailer von dem Spiel? Ja, letztes Jahr gab es doch auch so einen geilen Madden-Trailer mit, der ist der... Franco. James Franco. Ja, aber nicht James Franco, sondern sein Bruder Dieter Franco. Also mit Dieter Franco und diesmal gab es wieder einen mit Dieter Franco, der auch cool gemacht wurde. Ja. Also kann man nichts sagen, aber kommt nicht an den vom letzten Jahr ran, aber AJ Lee ist mit dabei im Trailer. Das gibt's ja gar nicht. Musst du mal angucken, geht wieder so 5 Minuten, ist ganz cool, kann man sich mal reinziehen. Wie heißt denn der nochmal? James Franco. Frank Franco, glaube ich, ne? Von Frankie, ja. Frank Franco. Frank Franco. Ach ja. Ja, die Divas Revolution. Gerade spielt sie sich. Die spielt sie vor unseren Augen ab. Ja. Das ist echt ein Reinfall gewesen, du. Aber ich hab's gewusst. Eins hat die Divas Revolution geschafft. Ich hab keinen Schluck auf mehr. Oh, schöner Move hier von Alexa. Oh, jetzt kommt's. Dieses komische Salto vom obersten Ringseil. Ja. Oh, da freue ich mich schon drauf. Guck mal, hinten ist der Tantan-Man wieder. Ja. Glotzt schon wieder so dämlich. Guck sie an. Oh, wie der Hintern wackelt. Was ist denn das für ein Move? 1, Hüppler. Hüppler 5, steht da drauf. Da ist sie, Alexa Bliss. Hast du das mit dem Beef mitbekommen mit Douglas Costa jetzt? Nee, will der auch zur WWE? Der hat sich jetzt mit Robben angelegt und hat gesagt, ich werde immer wieder diesen Move machen. Weil Robben das kritisiert hat? Ja. Ja, wenn es einer kritisieren darf, dann Arjen. Ja. Das liebe Triple H sagt, mach keinen Clothesline mehr. Ah, ich habe jetzt auch den Namen des Moves, habe ich jetzt gelernt. Ja? Das ist der Rainbow Flick. Na klar, kennt man doch. Sag mal, ist das Tommaso Ciampa da rechts? Ja, links. Er ist doch rechts. Ja, rechts, der mit ohne. Ah, jetzt kommt der wieder mit seinem Puschelzeug. Das kotzt mich so an bei Tyler Breeze, dass der immer rumläuft wie ein absoluter Trottel da mit so einem Vorleger oder Bettvorleger. Was macht denn der, wie heißt der, Ciampa oder Ciampa? Ciampa, sage ich immer. Und wenn ich so sage, dann ist das, glaube ich, auch so in den Annalen festgelegt. Ich habe das mitbekommen, dass der mal ein Tryout hatte, aber ich habe heute erst gelesen... Dass sie ihn gesigned haben. Nee, das habe ich heute nicht gelesen. Hast du das heute gelesen? Das habe ich gestern gelesen. Ach, ehrlich jetzt? Ja. Weil ich habe heute erst gelesen, dass der irgendwie jetzt im Oktober bei der WXW in Oberhausen catcht. Ja, aber das scheint ja alles nicht mehr so zu sein wie früher. Samoa Joe catcht ja auch hier in Bad Salzuflen in der Sporthalle. Das ist richtig, aber... Ich weiß nicht, ob da einfach auch der Stellenwert von Batzlalz-Lufflin höher ist. Wer ist der Linke? Der Linke, den kennt man doch. Nicht Tyler Breeze und William Regal. Nee, der Linke, das ist... Den kennt man, auf jeden Fall. Aber ich fand Tommaso Ciampa mit seinem Insane-Gimmick, sag ich mal, bei Ring of Honor, fand ich geil. Ja, ja. Fand ich echt gut. Und ich habe mir immer schon die Frage gestellt, warum hat die WWE das damals nicht erkannt? Der war ja irgendwie 2007 mal bei der WWE und hat da als einer der Undertaker-Handeln da fungiert irgendwie. Ja, wahrscheinlich hat er da irgendeine Fackel gehalten, oder? Und die sind runtergefallen. Genau. Da ist ein Undertakers rechte Beinhaar abgekokelt. Ist der Undertaker nicht mal abgebrannt? Ja, bei Elimination Chamber. Oder wie man hier sagt, die Ausscheidungskammer. Ja. Ja. Darf man nicht sagen, so ein Wort, aber nein, hey. Nein, finde es aber auch politisch absolut korrekt. Ja, an dieser Stelle muss ich sagen, dass Tyler Breeze sich wirklich schleunigst irgendwie stylmäßig umorientiert. Ja, absolut. Ich bin völlig von allen guten Geistern verlassen, das irritiert mich auch. Ja, also können wir jetzt mal was anderes da sehen? Ein bisschen langweilig. Ja, sehr. William Regal guckt auch ein bisschen doof immer, finde ich. Ach, den finde ich aber gar nicht schlecht. Ja, das ist die perfekte Rolle. Oh! Cruise in Action tonight. Oh, ab schön. Next sogar. Das ist ja schön. Der ist ein schöner Mann, ne? Ja, den mag Kevin Hart. Kevin Hart auf Steroide. Das stimmt. Ja, oder wenn du ihn aufpustest. Einfach. Vorne am Lümmel einmal ranpusten. Das wäre gut, wenn, da hätten sie doch mit The Rock einfach mal so ein Ding drehen können, dass er mit Kevin Hart durch die Gegend läuft und sagt, ja, Kevin, komm mal her, und dann pustet er an dem die ganze Zeit. Und dann, also das finde ich, sollte der Entrance sein. Das sollte das, was auf dem Titan schon kommt, sollte. Mhm. Oh, jetzt hier. Oh, das war ein Mega-Match, ne? Ja, mit dem abgefuckten Finish. Ja. Die Geschichte ist ja dazu, dass Becky Lynch sich da angeblich so irgendwie kurz mal ein Blackout zugezogen hat. Die sollte ja eigentlich auskicken. Geplant war, dass Charlotte das Match gewinnt. Wirklich? Ja, angeblich ja. Und die sollte, ja, gut, da kann man. Eigentlich sollte das Match Charlotte gewinnen. Das war der Plan. Ja, jetzt ist ja allgemeine Irritation. Und vor allen Dingen, du musst mal auf den Referee achten. Jetzt geht's natürlich nicht mehr. Der sagt, smile, you win. Und dann geht's bei Emma los. Emma ist auch. Sind sie geil? Frauen. Emma! Hallo. Ich mag die, den Lippenstift ja überhaupt nicht, ne? Da bin ich ja auch ein. Wegküssen. Oh, Apollo Krebs. Kommt da. Oh, der muss ich mal das Entrance-Team hier hochreißen. Ja. Fresh off his debut at TakeOver Brooklyn, Apollo Crews is here. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. Stone Mountain, Georgia, weighing at 240 pounds. Ja, also ich muss nochmal sagen, das Entrance-Team oder das Musikstück, das sie, war gut, ja, ne? Genau, das fand ich noch geiler. Ja. Wobei, das funktioniert ja auch, muss man definitiv sagen. Ja, aber das andere war wesentlich besser. Hey, du siehst ja toll aus. Oh Mensch, jetzt kommt die Frau vom Friseur. Gott sei Dank. Ich habe nichts gehört. Ah, schade, nicht gegen Axel Tischer. Hätte ich mich ja gefreut. Opa, Ricky? 110 Euro kriegt man zurück. Cool. Ich habe gerade meine Nebenkostenabrechnung bekommen in Form meiner 10 Frau. 10 Euro kriegt er zurück? Okay. Legst du die dann in 1-Cent-Stücken auf deinen Körper und ich leckse dir dann ab? Und schluck sie dann, dann können wir Goldesel spielen. Ja. Du, komm mal kurz her, ich brauche mal hier deine Meinung als Frau. Wir catchen gerade Apollo Crews und... Also, gegen Chris, wie heißt der andere Vogel? Barbit weiß ich nicht, habe ich auch nicht verstanden. Der Barbier. Welchen findest du jetzt hier optisch anspruchsvoller? Stehst du auf schwarze Männer? Wenn ich mich jetzt, sag ich mal, körperlich in diese Richtung entwickeln würde, ist ja nicht mehr so viel, was mich und Apollo Crews unterscheidet. Du siehst aus, du bist echt hot as fuck. Ich rede von meinem Gürtel. Ja, aber du zeigst mir deinen geilen Bauch. Ich zeig dir meinen Gürtel, nicht meinen Bauch. Melli hat so abgenommen. Also die war echt? Früher auch schon nicht dick, aber die trainiert jetzt jeden Tag wie eine Irre, geht joggen und so. Und die hat einen richtig durchtrainierten Körper jetzt. Die ist so heiß, die Alte. Geht jeden Tag joggen? Geht jeden Tag joggen, macht jeden Tag gesund? So Workout und so. Ich halte sie nicht auf, kann nicht zocken. Stimmt. Hast du recht. Ja. Ich habe mir heute übrigens Metal Gear Solid 5 bestellt. Ehrlich? Ja. Du bist doch wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig. Aber wieso? Das gibt's ja gar nicht. Ja, wieso bestellst du dir das Spiel? Das ist völlige Geldverschwendung. Absolut. Du hast völlig recht. Das verstehe ich nicht. Danke. Du bist auch süß. Was? Hat sie gesagt, du bist süß? Ja, sie hat gesagt, ich sehe süß aus. Ich sehe süß aus. Ja, aber das ist jetzt. Ja. Gut, wir nehmen jetzt hier noch Weiter auf. Ja, schön, dass meiner dann kalt ist. Kannst du mir einen Teller bringen? Kann ich nebenbei essen. Was ist sie denn? Ein Schwein. Jetzt aber zurück zu Metal Gear Solid. Das ist ja jetzt eigentlich viel wichtiger gerade in dem Moment. Jetzt hast du dir wirklich wieder so 70 Euro ein Spiel gekauft. 1998. Nee, wie oft haben wir jetzt Payday gespielt zusammen? Jetzt hör doch mal zu. 1998 kam Metal Gear 1 für die PlayStation 1 raus und es war bis dato das Beste, was ich jemals gespielt habe. Und seitdem der zweite Teil Sons of Liberty war grandios, der dritte Teil Snake Eater war noch viel besser, der vierte Teil fand ich ein bisschen scheiße und jetzt der krönende Abschluss. Und ich bin einfach verpflichtet. Mein inneres Ich sagt zu mir, du bist verpflichtet, dieses Spiel zu spielen. Ja, aber dieses Spiel, Chris, kostet im Dezember 35 Euro. Richtig. Und du hast ja jetzt noch genug zu spielen zu Hause. Aber im Dezember werde ich keine Sekunde an der Konsole sitzen. Das glaube ich dir noch nicht. Ja, was wir für Reservierungen jetzt schon für Dezember haben, glaube ich. Ich bin mir sicher, du wirst ja die Zeit nehmen. Ja. So, jetzt kommt Apollo Crews Finisher. Finisher, schöner Finisher. Gorilla Press. Ist aber auch wieder diese Gorilla Press Geschichte. Oh, schön, wie er sich dann auch noch drunter rollt. Also, das war ein bisschen lame. Schlecht, ey. Okay. Völlig überraschend gewinnt Apollo Crews sein NXT Full Sail University Debüt. Das war mega schlecht gesellt. Er hat mal ein bisschen scheiße gemacht. Und dieser Gorilla Press Move da ist natürlich dann schwierig gegen so jemanden wie diesen Strowman zum Beispiel zu zeigen. Ja. Übrigens auch da hat die WWE wirklich wieder 100 Punkte. Oh, die könnten natürlich auch das Tournament gewinnen. Das ist richtig, ja. Egal, auf jeden Fall hat die WWE ja wieder wirklich 100 Punkte geschossen mit der Fehde zwischen Strowman und Roman. Strowman und Roman, ja, schön. Ja, haben sie wieder gut gemacht. So, was hältst du jetzt von Gable? Der kam ja auch bei der NXT-Crowd in New York ganz gut an. Ja, finde ich nicht gut. Was missfällt dir denn an ihm? Ich weiß nicht, der ist so unsagend. Der ist mir erstens zu klein, da bin ich ja Vince McMahon, ne? Ja, da bist du Vince McMahon, ja. Nee, der ist mir, der sagt mir, gibt mir nichts. Der ist mir im Ring jetzt auch noch nicht positiv aufgefallen. Was? Nee. Der ist so frisch dabei und der macht schon echt, also der zeigt schon echt guten Shit, finde ich. Also den, ich mag den. Bin ihn gut. Ja, ist ja gut. Ich habe das Gefühl, dass der bei Raw mal United States Champion werden könnte. Hey, Seth Rollins ist NXT. Ja, United States Champion. Steht eigentlich der NXT-Titel über dem Intercontinental-Titel und über dem United States-Titel? Ich würde nicht sagen, nein. Für mich schon. Für mich auch, aber intern glaube ich nicht. Das interessiert uns nicht. Wir reden hier von uns. Also intern steht der NXT-Titel auch für mich über den World Heavyweight Championship-Titel. Nee, das für mich nicht. Also für mich ist NXT-Champion das Ding, gerade so unter dem WWE oder unter dem WWE-Champion halt. Und diese anderen zwei Titel da, die sind ja für den Arsch. Ja. Was hältst du davon, dass Seth Rollins jetzt gegen John Cena und Sting antreten muss? Ist das jetzt fix? Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, genau, die Reaktion reicht schon. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Genau. Es ist irgendwie so lame, was die da alles versuchen irgendwie so zu initiieren. Das möchte man sich gar nicht ausmalen, wie das weitergehen soll. Das möchte man. Was ist Breaking Ground? Breaking Ground? Ach so, was hier kommt wieder läuft? So ein ist das hier so ein Behind the Look? Bestimmt. Bestimmt. Das könnte immer interessant werden, oder? Ja, ich mag diese. Ich sag dir eins, ich fiebere dem Tag entgegen, wenn wir hier in Deutschland endlich das Network haben. Und ich weiß, wir haben vor einem Jahr, Chris, als wir schon mal eine Neuauflage von Non-PG hier am Start hatten, da haben wir auch schon gesagt, ja, man kann das ja auch hier über irgendwelche anderen. Der kotzt mich so an, du. Ja, der ist halt bekloppt. Der könnte man auch über so andere Dienste und so sich besorgen. Aber ich möchte das halt ganz einfach, so wie du ja auch, auf meiner PlayStation oder Xbox oder Apple einfach TV haben. Einfach so ein Icon auf dem Apple TV und dann bin ich sofort dabei. Absolut, hundertprozentig. Ja. Hast du Swerve noch weitergeguckt, weil das hier gerade Ja, habe ich eine Folge neulich mal gesehen. Also entwickelt sich jetzt auch eher nicht. Wird ja auch schon abgesetzt. Wird schon abgesetzt? Ja, Montag gab es zum letzten Mal Swerve. Weil, wurde das gerade noch produziert oder Staffel zu Ende oder was? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich kann es ja gar nicht sagen. Oder wie? Na, hoffentlich nicht, weil das ist ja Bullshit. Also, mal ganz ehrlich, man hofft ja, dass die WWE mit dem zusätzlichen Geld, das sie jetzt eingenommen haben, also gerade durch unerwartete Pay-Per-View-Verkäufe und so, dass sie damit irgendwie... Pay-Per-View-Verkäufe, wo gab's die denn? Na, die WWE dachte eigentlich, dass sie deutlich weniger Pay-Per-Views verkaufen wird, wenn sie das Network an den Start bringen. Und sind da wohl relativ überrascht, dass immer noch so viele Leute die Pay-Per-Views auf normalen Wege kaufen. Was halt daran liegt, dass in manchen Regionen gar nicht, also ein gutes Internet zur Verfügung steht. Deswegen ist das ja auch so absurd. Und jetzt Interview mit Finn Balor. Ja, das ist so lame, wie wenn ich, weiß ich nicht, hier gegen meinen Fernseher kacke. Also, aber egal, deswegen finde ich es auch so ein bisschen kacke, dass die sich dann hinsetzen und sich mehr oder weniger darüber lustig machen, dass es immer noch Leute gibt, die dafür $55 zahlen, aber wahrscheinlich haben die gar keine andere Möglichkeit. Höchstwahrscheinlich ist es ein desperate Move. So, naja, auf jeden Fall hätte ich mir halt erhofft, dass man jetzt auf dem Network halt irgendwie geilen Content mal bringt. Also es muss doch was möglich sein, da irgendwie, weiß ich nicht. Also diese House-Show-Geschichten, das ist der absolut richtige Weg. Das finde ich großartig, ja. Madison Square Garden-Ding, das wird ja wieder super. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und hoffentlich ist es wieder so wie damals aus Tokio, dass es einfach nur eine House-Show ist und fertig. Nichts anderes. Paul Heyman wurde auch schon bestätigt, der wird da wieder bestimmt was Geiles abquatschen. Das ist alles also okay, Eine normale House-Show, wenn es geht. Und kein irgendwie, weiß ich nicht, noch 35 Interviews oder sonst irgendwas. Ja. Will ich alles nicht sehen. Das wird, glaube ich, gut. Die Card wurde ja auch schon geändert, ne? Inwiefern? Sollte ja viele Rematches vom SummerSlam geben, die finden jetzt alle nicht statt. Was dann? Ja, was kommt denn da jetzt? Also Cesaro zum Beispiel gegen Kevin Owens findet nicht statt. Da sind halt neue Paarungen. Also die erste Card von dieser Madison Square Garden Geschichte, die war echt lame, aber jetzt ist sie gar nicht mehr so schlecht. Der fette Jericho ist auch wieder dabei. Eva Marie kommt gerade. Ja, aber die finde ich nicht mehr so hot. Die hat so ein skinny Face. Ich auch. Also Alter, guck dir das mal an. Die ist. Ja, ich finde das Gesicht ein bisschen zu schmal. Hast du die Story mit Vince McMahon? Wer ist das denn? Shiner? Nee, Billy Kay. Das wäre Shiner. Die Geschichte mit Lana, Vince McMahon und Eva Marie mitbekommen. Nee. Du hast dir ja mit Sicherheit schon die Frage gestellt, sag mal, warum wird denn die Lana nicht mehr so gepusht wie noch vor ein paar Wochen? Und da ist es wohl so, dass Vince McMahon... Also solche Fragen stelle ich mir grundsätzlich gar nicht natürlich. Mehr. Immer sitzt du da und schreibst dir da was auf dazu. Ja. Auf jeden Fall hat sich da Vince McMahon gedacht, ja, irgendwie die Lana, die zündet nicht mehr so bei mir. Und außerdem kommt die Fehde nicht so an. Ich mache jetzt Eva Marie zu meinem nächsten heißen Mega-Diva-Girl. Oh, der Arsch ist aber auch unfassbar, du. Meine Fresse. Was denn? Ja, ich sag nix, ich guck nur. Ah, die andere ist ja wohl eine voll, voll halt Totalausfall. Schwester von China. Bei der Beerdigung von Dusty Rhodes hat China ja Triple H angesprungen. Hat angesprungen oder angesprochen? Erstmal angesprochen und dann angesprungen und ihn umarmt, so dass man merken konnte, dass er das nicht will, weil die Security eingreifen wollte. Ja, ich würde das auch nicht wollen. Nee, natürlich nicht. Vor allen Dingen war ja Stephanie mit dabei. Sonst kann ich mir schon vorstellen, dass Hunter da mal... Bei Steiner jetzt? Die waren doch früher auch zusammen. Ja, aber früher ist doch früher. Heute ist heute. Ach komm, das, das ist doch ein Wrack. Hast du die mal gesehen? Pussy ist Pussy. Ja, natürlich. Nee. Sogar bei YouPorn habe ich die gesehen. Ja, aber jetzt mal aktuell. Die hatte doch neulich, hatte die doch wieder so ein Shoot-Interview. Ehrlich? Das gucke ich mir nicht an. Das ist mir immer zu... Das reibt mich immer zu sehr auf. Da bin ich... Ja, da bin ich immer total angespannt danach. Ja. Ja. Oh, wie findest du, dass Eva Marie sich verbessert hat im Ring? Ja, ne, schon. Ja, man darf nicht vergessen, die wurde damals einfach in die Shows gesteckt und hat noch nie gewrestelt. Den Total Divas, ne? Ja, und das ist halt, kann halt auch gar nicht funktionieren. Da kann sie am wenigsten dafür. Ja. Nur ich hätte sie vielleicht noch länger trainieren lassen, weil die ist immer noch nicht gut. Nee. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sie die jetzt in absehbarer Zukunft wirklich hier bei NXT zum Titelkampf pushen. Und was ist das Main Event hier von der heutigen Ausgabe? Ich hoffe nicht Jason Jordan und Gable gegen, Finn Balor und Samoa Joe wrestlen ja bei SmackDown, oder? Das weiß ich nicht. Finn Balor ist bei SmackDown? Na, letzte Woche bei den SmackDown-Tapings. Ach so, stimmt, da gab's schon Tryout, also dieses Turnier, ja. Mhm. Okay. Also gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt hier Jason Jordan und Clark Gable gegen, weiß ich nicht, sehen. Neville ist da vorne auch mit rumgesprungen. Ja, Neville und der Solomon Crowe. Das glaube ich. Die fliegen raus. Die fliegen raus, auf jeden Fall. Die Typen vom Main Roster, die fliegen alle gleich raus. Oder ja, ja, die fliegen alle raus. Die sind ja auch nichts mehr. Nee, wenn sie im Main Roster sind, kannst du die abhaken. Ja. Was ist denn du da? Ein Stücke Döner. Ein Stücke Döner? Ja. Zwiebeln gerade. Ich habe auch so einen Hunger, du. Ja, ich wollte davor essen, aber überraschenderweise war nichts fertig. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Woran ist das festzumachen? An einer leeren Küchentheke. Normal steht da immer das Essen. Mhm. Ich stand ja aber nichts. Dann habe ich gesagt, na, fuck off. Ja. Jetzt hat sie mir einen Döner mitgebracht. Ja, war da noch irgendwas bei Raw? Bei Raw? Ja, war eine ganze Menge. Was ich auch ganz lächerlich finde, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Wollen die mir jetzt wirklich weismachen, mir, einem mündigen Bürger dieses Planeten, das Ding die Statue geklaut hat? Ich hab's ja das letzte Mal gesagt. Ja. Die Statue war aus Schoki. Die meinst du, hat die aufgegessen? Nee, das nicht. Die ist einfach geschmolzen. Nee, der hat die aufgegessen. Meinst du, dass der den ganzen Schokoladenbatzen da sich reingewirkt hat? Aber ich glaube eher, dass die geschmolzen ist, weil selbst Ding begann ja zu schmelzen unter dem Ding. Und die Schokolade weggeschmolzen. Das wäre lustig gewesen. Stell dir mal vor, da wäre so ein Klumpen Schokolade gestanden. Der wäre wirklich weggeschmolzen. Oder ja, das Gesicht wäre so angebissen gewesen. Ja, seins wäre Schokoladen verschmiert gewesen. Ja, statt das eigentliche Facepaint dann einfach so voll mit Schokolade. Schoki, oh, das wäre schön. Darauf kommen die aber nicht. Oh, hier kommt der Finisher. Ja, muss er vielleicht noch ein bisschen üben. Sliced Bread heißt der, glaube ich, ne? Ah. So hieß der bei Alex Shelley damals. Ah, wer kennt ihn nicht? Von den Motors für die Machine Guns? Natürlich. Und New Japan oder irgendwo in Japan hat er doch auch irgendwas gemacht. Ja, Einlasser. Also ich finde Eva Marie. Find ich geil. Das ist schon nicht schlecht, die Alte. Komm mal schnell. Guck mal, das ist Eva Marie. Wie findest du die? Findest du die hübsch? Was? Was ist die? Ich finde die nicht super geil, aber die ist schon hübsch. Am schönsten finde ich Becky Lynch. Und dich bin ich am allerschönsten, aber ich meine so bei NXT. Warst du schon mal bei NXT? Nee. Okay. Also bis dann, tschüss. Da geht's ja schon wieder. Da geht's ja schon wieder. Jetzt sehen wir's. Main Event. Neville und Solomon Crowe gegen Jason Jordan und Chad Gable. Das wird doch was. Das wird Wahnsinn. Also ich merke jetzt schon, können wir uns gut vorstellen, wenn hier jemand von Tele5 gerade zuhört, dass wir nächste Woche Raw kommentieren. Ich kann es mir auch vorstellen, ich würde aber ablehnen. Ich würde mit dem Ziel würde ich machen, zusammen. Ja. Ich würde dann immer so leise von mir her singen. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Fahrradfahrer dieser Stadt. Was ist das für ein Film jetzt? Big Show? Das ist ein Big Show, sein neuer AAA-Movie. AAA? Alle WWE-Filme laufen ja gleich ab, weißt du ja. Man rennt, also der Protagonist rennt einfach immer irgendwo hin und Polizisten hinterher. Oh, da, guck mal. Ja, da sind sie. Ich mach für dich extra ja laut, dann können die Leute das hier interessieren. What was it like? You tell me, it was sick, bro. Hype Bros, Enzo, Big Cass. We dominated. Yeah, we broke our boots off in Honda and my J's, but, you know, I'm a certified Gina, bonafide stud, and, you know, you're 7 foot tall and you can't teach that, so it pretty much happened exactly how we planned. I can't say that I was surprised, but there's nothing like that New York crowd, boy. There's nothing like it. That's right, and speaking of New York. Oh, dann der Trottel da, ey. Der Apfel da, Alter. Das ist auch überhaupt, das ist so ein Gimmick, das ist so totaler Schwachsinn, ey. Mhm. Aber der Enzo Amore, holy shit, der hat eine Ausstrahlung einfach, das ist, ja, ne? Ist irre. Aber der wird halt nie zu was bringen, weil er zu klein ist. Aber der ist schon cool. Also dieses Mojo Riley-Gimmick ist ja so scheiße. Big Cass hat aber auch Charisma, ne? Ja, da glaube ich, dass der auch in den nächsten Jahren uns nochmal beschäftigen könnte. Oh, nächste Woche Lucha Dragons. Das wird aber, glaube ich, ein schönes Ding. Da den Kalisto gegen Finn Balor darum schmuggeln sehen, das ist, glaube ich, ein schönes geworden, Ding. Finn Cara ist fett geworden. Finn Cara. Ja, Finn Cara ist neue Tag Team. Hier kommen sie. Ah, Jason, die sind sehr toll, ne? Jordan, ja, ich mag diesen Gable. Und den Jordan nicht? Doch, auch, aber der braucht halt jemanden an seiner Seite. Ich finde, so Interviews und so mit ihm finde ich nicht geil, aber er hat halt voll den Look. Also, ja, der hat den Look, ne? Aber der ist auch schon ewig in der Ausbildungsgeschichte. Also nicht nur bei NXT, ich glaube, der war damals auch schon bei, wie hieß das? OVW? Nee, davor oder danach. FCW, genau. Weißt du, wen der mich ein bisschen erinnert? Nee. An Shelton Benjamin. Ja, mhm. Ja, ja, doch. Gut, ja, sehr gute Veranlagung, aber Charisma. Also Work, Mic-Work-mäßig, da kommt relativ wenig. Wie findest du das, wenn er gleich auf den Ringrand klopft? Oh, da habe ich jetzt. Kam das gerade eben? Nee, das kommt gleich. Wenn der Solomon Crowe reingerannt kommt, dann klopft er doch auf den Ringrand. Und das also, kommt dann. Das verstört sich dann so das Bild. Da muss ich jetzt mal drauf achten. Achte mal drauf. Das sind einfach unfassbare Facetten. Was du immer alles achtest. Ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Mach da nicht, weil welche im Ring sind. Aber der hat dann diese LED-Anzeige jetzt immer am Ring, ne? Ja. Ja, da haut er dann immer drauf und das WWE-Logo zerspringt dann so. Nee, das ist mir noch nie aufgefallen. Das muss ich mal echt beobachten. Oh, Mensch, schön mit der Grafik hier auch. Mhm. Das ist so scheiße. Das sieht so schlecht aus. Verstehe ich das nicht, auch mit der komischen, mit diesem scheiß Umhang da und so. Mhm. Das ist alles so überinitiiert. Also denke ich mir mal, Mensch, weniger ist mehr. Ja. Mach's doch so wie früher, da kam man doch auch einfach nur rein. Mit der findest du den Dudley Boys Entrance? Der ist aber gut. Ja, ne? Ja, den finde ich gut. Die haben sich ihre Sporen aber auch verdient. Die dürfen sagen, wir kommen nur zurück, wenn wir auch einen schönen Knalleffekt kriegen. Ja, das finde ich echt gut. Hat mich so ein bisschen so dran erinnert, wie das früher war. Also wenn der Knall kam, wusstest du halt, gibt ein geiles Tag Team Match, wahrscheinlich gegen die Hardys. Ja. Und hat mich wieder so ein bisschen davon träumen lassen, dass wir irgendwann Jeff Hardy vielleicht wiedersehen. Nee, ich glaub's nicht. Ja, wird schwierig. Wenn er zurückkommt, mag ich aber aus. Ja, aber wie lange? Ich bin weiterhin der Meinung, wenn er zurückkommt, werden sie ihn relativ schnell vorführen. Ja. Die haben das nicht vergessen damals, als er abgelöst ist. Was war das, WrestleMania 24? Nee, das war danach. 26, würde ich sagen. Also du meinst, wo sie das CM Punk Match wollten dann? Mhm. Das war vielleicht sogar schon 27, weiß ich jetzt nicht mehr. Also dieser Solomon Crowe, ne? Ich verstehe nicht, wie die Indie-Crowd den abfeiert. Allein schon mit dieser komischen Scheißhose. Das ist das, was ich mich auch schon bei Big E gefragt habe. Der hat ja damals auch so eine komische, so einen Badeanzug angehabt. Und da denke ich mir immer, sag mal, wie kommt man denn darauf, dass immer sowas... Noch. Ja, aber ein bisschen länger sind die Hosenbeine geworden. Aber ich frage mich immer, wer kommt denn auf die Idee, sich sowas anzuziehen und sich dann in den Spiegel anzugucken und zu denken, Mensch, das sieht ziemlich cool aus, ey. Mhm. Das ist echt so bescheuert. Das sieht aus vorne wie ein Transvestit. Wenn du dem jetzt noch hier die Haare machen würdest von Tamina Snuka, dann... Die Tamina Snuka hat auch von Woche zu Woche sieht die schlimmer aus, ne? Die leidet halt unter der Divas Revolution. Ja, am meisten. Ja. Nicht die Zuschauer, sondern Tamina Snuka leidet am meisten drunter. Save Tamina Snuka. Meinst du, dass Charlotte WrestleMania 32 headlined? Das ist ihr Ziel. Hat sie gesagt? Ja. Als Divas Titelmatch headline oder komplett? Ja, komplett. Ronda Rousey schafft das auch, hat sie gesagt. Da möchte ich aber Charlotte gegen Brock Lesnar sehen. Das wäre nicht schlecht. Aber weißt du, das Komische ist ja, warum das nur bei Ronda Rousey funktioniert, wa? Das ist ja echt merkwürdig. Ja, aber eine WWE Steffi nicht. Würde das aber auch schaffen. Ja, das Ding ist ja, ich glaube, wenn Ronda Rousey einfach jedes zweite Match immer verloren hätte und so, glaube ich, wäre sie fast genauso ein großer Superstar wie hier. Ich denke auch. Ja. Also daran kann es nicht liegen. Dass man, und dass man, hast du dir die Promos angehört am Montag von den Diven? Ich sag immer noch Dieben, können wir uns darauf einigen, dass wir die einfach Frauen nennen? Du bist indoktriniert. Ja, natürlich. Ja. Also von den Weibern hast du dir die Promos angehört? Ich glaube ja. Alter, das war so schlecht. Becky Lynch mit ihrem, sie ist das Bee in Bee und manchmal ist er auch eine richtige Bee. Da hab ich mir so gedacht, Alter, what the fuck, was ist denn das für ein Scheiß? Oder was ich jetzt, ich hab mir Limbo, ein Walkthrough für Limbo angeguckt, damit ich das alles schön schaffe. Mhm. Und da hat irgendwie so ein 16-Jähriger wieder ein Video hochgeladen und hat immer gesagt, WTF, WTF. Ja. Da hab ich mir gedacht, Mensch, das ist ja cool. Mhm. WTF. Hab ich noch nicht gehört, nee, so einen Freundeskreis habe ich nicht. Oh, schön hier, der Hampelmann. Das hat er toll gemacht. Der Hampelmann. Der Jason Jordan ist gut. Aber dass der Jason Jordan sich nicht auch einfach graue Schuhe anziehen kann zu dem grauen Dress, oder? Weißt du, was ich meine? Das geht doch nicht. Was mir hier wieder auffällt, es ist eine Schwachstelle in fast allen Wrestling-Matches heutzutage. Hm. Viel zu schnell alles. Viel, viel zu schnell. Die müssen sich mehr Zeit lassen. Ja. Ist übrigens auch meine Theorie, warum das zwischen, Dolph Ziggler und Rusev nicht funktioniert im Ring, ist, dass die einfach styletechnisch überhaupt nicht zusammenpassen. Nein, das muss ja nicht, das muss ja nichts heißen. Nee, ich meine, wenn du dir anguckst, wann hat Rusev so geile Matches gehabt, die uns gefallen haben? Das waren immer Matches gegen Typen, die relativ groß und schwer waren. Oder? Genau, gegen Cena, die waren ja auch nicht schlecht. So, und Dolph Ziggler ist halt meistens stark gegen technisch versierte Wrestler. Mhm. Und jetzt müssen beide auf genau den anderen Typen treffen. Und das funktioniert nicht so gut, glaube ich. Und Ziggler macht alles sowieso viel zu schnell im Ring. Das ist ja. Wie findest du die neue Buchse? Ich finde alles scheiße an Dolph Ziggler. Alles. Dieses Rumgetue, der sieht aus wie ein absoluter Vollidiot und kommt da mal rein und denkt, er wäre da. Ich muss leider sagen, früher hatte Dolph Ziggler bei mir immer noch diesen großen Bonus, dass ich ihn wirklich sehr gerne im Ring gesehen habe. Aber das ist jetzt völlig weg. Weil es immer dasselbe ist, Chris. Ja, weil es immer dasselbe ist, du hast völlig recht. Das Geile ist doch früher gewesen, wenn du jetzt so ein Match gehabt hättest zwischen Dolph Ziggler und Rusev, dann hätte sich Dolph Ziggler mit seinem Style auf Rusev eingestellt und hätte das Match anders gewirkt. Ja. Heute geht's doch nur darum, dass Dolph Ziggler seine 5 Moves, die er immer zeigt, und genau das gleiche geht für Rusev. Es geht jetzt bei jedem nur noch da. Ja. Ich glaube, anders ist es aber auch nicht möglich heutzutage. Du hast so viele Matches, so viele Paarungen, sage ich jetzt mal, dass du einfach sagst, Ziggler, Rusev, ihr tretet jetzt am Donnerstag bei Superstars gegeneinander an und ihr habt ja eure Movesets, die macht da so und so, dass am Ende Rusev gewinnt. Weißt du, dass jeder halt sein Moveset abspulen kann? Und so. Aber das halt glaube ich nicht. WWE-Match. Doch, das glaube ich schon. Ja, aber pass auf, das vor dem Kopf. Guck mal, es gibt ja gar nicht. Oh, das ist natürlich intrigant, ist das was schon. Nicht kommen sehen. Nee, geht ja auch nicht. War das vielleicht ein kleiner Hint, Ricky? In welcher Hinsicht? Ist Gable das neue Mitglied von den Los Mataderos? Ich kann ja nicht mehr hingucken, wenn der immer seine Beine da auch noch spreizt mit seinem scheiß Strampler. Ja, das könnte gut sein, dass der sich bald die Hörner aufsetzen lässt. Dass der vielleicht, wie heißt der Kleine? El Torito ist. Ja. Oh, das könnte echt sein. Von der Größe her kommt's hin. Ja. Ich muss ja nochmal drauf zurückkommen, Chris. Ich glaube nämlich, also gerade wenn man Lucha Underground sieht, sieht man, dass man ein Match auch mit vielen Moves, neuen Moves immer wieder unterhaltsam gestalten kann. Denn ehrlich? Ich habe ganz oft Lucha Underground gesehen und wusste nicht, dass das jetzt zum Beispiel das Finish ist oder so. Also das funktioniert schon. Es ist auch okay, wenn die Leute immer denselben Move zeigen, das muss ich dazu sagen, aber halt nicht 5-mal in der Woche. Das ist das Problem. Genau, und bei Pay-Per-Views ist es ja heutzutage nur noch so der Fall, dass irgendeine Super-Version von irgendeinem Finisher zum Sieg führt. Ja, genau, und ja auch Finisher an für sich, es fügt immer zum Kick aus. Genau, und der Belly-to-Belly-Suplex von Bayley, der musste ja auch irgendwie eine Super-Edition geben. Wobei bei dem Match, das war natürlich so awesome, da hat es sich so gestellt, aber war jetzt halt das letzte Beispiel, was so vorkam. Ja, das war ja der Reverse. Ich hab wieder Schluck auf übrigens. Ja, schön. Das war ja der Reverse Hurra-Kamera da. Hurra-Karana. Hurra-Kamera da. Ach Mensch, Chris, du vergisst ja deine eigenen Folgen. War unvergesslich unsere erste Fight-Ausgabe, John Cena gegen CM Punk. Und es ging alles so schnell, dass ich gesagt habe, hier, der Hurra-Kamera da. Ach so, ja, weiß ich noch. Ja, ja. Merke ich schon. Ach, guck mal, der Workler war auch toll, ne? Der Solomon Crowe. Also ich glaube, unsere NXT oder wir gucken NXT und reden dabei, ist glaube ich so unterhaltsam, dass wir das jetzt gesagt, jeden dass Tag machen. Auch aktuell schwierig zu ertragen ist. Ja, stimmt. Ich hab's dir gesagt, auch NXT muss man ehrlich sagen, ist nicht mehr so toll. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn was so ziemlich cool, aber obwohl ich finde das Match bis jetzt hier nicht schlecht. Ich mag Gable, ich fand die Vibe heiß. Oh, ich fand's geil eigentlich bis jetzt. Ach komm. Das reicht mir. Das reicht dir? Ja, geile Weiber und ein Wrestler, den ich gut finde. Reicht mir. Der Neville findest ist ja den Jordan gar nicht so gut, oder was? Den finde ich okay, aber Gable finde ich besser. Das gibt's ja gar nicht, du bist ja ein Gable-Guy. Der Neville kommt gar nicht übers oberste Seil. Du bist der Gable-Guy, bist du doch. Ich bin ein Gable-Typ, absolut. Hast du das gesehen? Der Neville kam fast nicht übers oberste Seil. Ja. Oh, jetzt geht's ab, pass mal auf, hier, Front-Push-Kick. Genau. Oh, der Rutscher. Und Rückwärtskick, Eselskick. Wahnsinn. Mir ist es aber trotzdem zu schnell hier. Das ist so, ich weiß nicht warum, wenn du das in einer anderen Halle zum Beispiel siehst, also gerade bei Lucha Underground oder bei Ring of Honor, machen sie ja das auch. Das ist so typisches Indie-Wrestling, nenne ich das jetzt mal, diese extrem schnelle Move-Reihenfolge. Aber hier kommt mir das, ich weiß nicht, ich bin kein Fan von diesen ganz, ganz schnellen Dingern. So, jetzt kommt der Red Arrow. Nee, der funktioniert nicht. Der funktioniert auch nicht. Gable greift ein. Gable greift an und schubst ihn rund. Nee, er zieht ihn raus. Er war vorhersehbar. Ist das spannend. Ah, jetzt von, pass auf, nach außen. Ah, oh, schöner Rülpser. Ich kann mir mal vorstellen, dass dabei einiges schief geht. Ah, da kam der Crow noch angeflogen. Ja, der hat aber ganz schön den Gabel getroffen, glaube ich. Ja. Der Neville. Hast du das von Dean Ambrose gehört, dass er seinen Working Style runterdrehen soll? Nee, ich habe nur das Video gesehen, wo er da angegriffen wurde. Was? Ja, bei den Smackdown-Tapings letzte Woche ist einer mit dem Messer auf den los oder mit irgendeinem Gegenstand. Wie, echt jetzt? Ja, ich habe so ein Video. Habe ich nicht gesehen, nicht gehört. Das gibt's ja überhaupt nicht. Du bist ja überhaupt nicht jeden Tag auf Wrestling Corner. Nee, das stimmt. Das ist ja verrückt. Das stimmt, da hast du mich ertappt, ja. Scheiße. Oh, ich bin so Wrestling-affin, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, gucke ich mir immer noch eine Folge von irgendeiner Indie-Liga an. Ja, ist das so? Welche guckst du da so? Ja. Diese und jene. So, jetzt kommt das Finish. Oh, der Superkick gegen Jason Jordan, das ist ja spannend. Ja, das ist wirklich eine Spannung. Oh, jetzt Solomon Crow, eingeteckt zum Verlieren. Oh, CM Punk hier. Gesessen. Macht einen auf CM Punk, der kommt schon wieder klar. Oh! Naja, nächstes Mal. Nicht schlecht. Ja, die Idee war gut, aber hat nicht funktioniert. Ist das da hinten eigentlich Kobe Bryant? Das meint ihr jetzt nicht rassistisch? Ja. Wieder ein Spear. Jetzt gibt's den Tag. Der Finisher, der gefällt mir übrigens. Den finde ich geil. Ja, den finde ich auch gut. Ja. Mit dem Cover vor allen Dingen drin rein. 3, 2, 1, meins. War völlig klar. Überraschend. Dass auch Solomon Crow gepinnt wird. Wie siehst du die Zukunft für Solomon Crow? In der WWE, glaube ich, wird er keine große Zukunft haben. Kann schon sein, dass er jetzt noch 1-2 Jahre bei NXT rumhüpft, aber Main Roster oder so kann er sich, glaube ich, abschneiden. Aber der Jason Jordan hat ja einen Body. Ja, hat er. Ist dir das zum ersten Mal heute aufgefallen? Ja, weil er halt immer so einen langen Strampel anhat. Nee, der ist schon von der Natur gesegnet. Ja. Ich glaube, der nimmt auch viele rumänische Nahrungsergänzungsmittel. Die Marmelade von deiner Oma? Das ist nicht meine Oma. Das reicht's aber. Dusty Rhodes. So, wie sieht's Tag Team Classics. Oh, ist das klein geschrieben. Ja, das kann man echt nicht kaum sehen. Oh ja, Alexander Wolfe macht mit. Alexander Wolfe, gegen mit wem kämpft der denn? Ach, mit dem Magnus. Wie ist er nochmal? Santino Marella. Ja, Mensch, ja. Das war ja toll, dass wir das jetzt hier alles miterleben durften. NXT ist leider zu Ende, Mensch. Ja, Chris, und ich glaube, bis zur nächsten Ausgabe müssen wir uns nochmal was anderes einfallen lassen. Ja, oder die WWE muss ich neu erfinden. Ja, wir werden fündig werden in unserer Asservatenkammer. Ich habe mir ja überlegt, pass mal auf, das muss ich dir jetzt noch schnell sagen. Ich habe mir ja überlegt, ob wir nicht mal etablieren, weil ich gehe davon aus, dass Non-PG jetzt die nächsten 35 Jahre am Stück sendet, dass wir jedes Jahr einen Wrestler in unsere ganz persönliche Non-PG Hall of Fame wählen. Mhm. Wie würdest du das finden? Finde ich gut. Müssen wir uns halt dann so, also es gibt gucken wir jetzt noch eine Folge Swerved? Komm, machen wir jetzt mal. Nein. Ich muss jetzt nämlich essen. Aber wir müssten das dann so machen. Jetzt hör doch mal kurz zu. Ja, ich habe zwei Ansätze. Es gibt einen Ansatz, der sieht wie folgt aus. Wir nehmen das komplette Roster des Jahres 2015 und wählen halt da einen aus. Dann so, also jeder darf, was weiß ich, 5 vorschlagen und dann diskutieren wir das oder weiß der Kuckuck irgendwie so. Oder wir gehen, also weiß ich nicht, bis zurück zu den 80ern oder so. Also 70er können wir, glaube ich, außen vor lassen. War ich nicht so an. Ich auch nicht. Aber so Anfang der 90er, ab da und gehen da alles durch. Aber da besteht natürlich die Gefahr, dass aus der heutigen Zeit relativ wenig thematisiert wird. Ja. Wie würdest du es gerne machen? Das finde ich aber nicht schlecht. Dass wir alle von in dem Jahr eingesetzte Wrestler zur Wahl stellen, dann uns ein paar raussuchen. Das ist ja unfassbar hier, was bei dir da abgeht. Den Schluck auf, ne? Ja, nervt auch gar nicht. Ich bin ja gerade auch Wrestling-Corner. Ja, und was? Ja, egal. Also das können wir ja mal für die nächste Sendung dann so machen. Oh, das Ding ist im Oktober beim Stone Cold Podcast. Kann ich kaum aushalten, bis es irgendwie soweit ist. Gut, Chris, ich lass dich jetzt noch weiter da rumzippern. Das gibt's doch gar nicht. Es hat ja, also wirklich, dieser Schluck auf hat die NXT-Ausgabe noch viel schlechter gemacht. So, hier zum Schluss gibt's mein neues Lieblingslied. Das beste Lied der Welt. Naja. Von Courtney Barnett. Ja. Die ist großartig. Kauft alle das Album von Courtney Barnett und hört euch das Lied von ihr an. Das nennt sich Pedestrian at Best. Tschüssi! Meldet euch beim 4.12er Tippspiel an. Macht Spaß.